Abschnitt 4 von Die Blumen des Bösen von Nathaniel Hawthorne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viel Zeit war inzwischen seit Giovannis letztem Zusammentreffen mit Baglioni verflossen. Eines Morgens jedoch wurde er unangenehm durch einen Besuch des Professors überrascht, an den er wochenlang kaum gedacht hatte und den er gerne noch länger vergessen hätte. Einer alles beherrschenden Erregtheit ganz hingegeben, konnte er keine Gesellschaft ertragen, es sei denn, dass sie völlig mit seinem augenblicklichen Gefühlszustand übereinstimmte. Eine solche Übereinstimmung war von Professor Baglioni nicht zu erwarten. Der Besucher plauderte eine Zeit lang oberflächlich von den Neuigkeiten in der Stadt und Universität und nahm dann ein neues Thema auf. »Ich habe kürzlich einen alten klassischen Schriftsteller gelesen«, sagte er, »und eine Geschichte gefunden, die mich merkwürdig fesselte. Vielleicht kennt ihr sie. Sie handelt von einem indischen Fürsten, der Alexander dem Großen eine schöne Frau als Geschenk sandte. Sie war lieblich wie die Morgenröte und leuchtend wie die untergehende Sonne. Was sie aber besonders auszeichnete, war ein gewisser reicher Duft ihres Atems, reicher als ein Rosengarten Persiens. Wie natürlich bei einem jungen Eroberer verliebte sich Alexander auf den ersten Blick in die herrliche fremde Frau. Aber ein weiser Arzt, der zufällig anwesend war, entdeckte ein furchtbares Geheimnis, das sie betraf. »Und welches war dies?« fragte Giovanni und schlug die Augen nieder, um des Professors Blick zu vermeiden. »Dass diese liebliche Frau«, fuhr Baglioni mit Nachdruck fort, »seit ihrer Geburt mit Giften ernährt worden, bis sie so sehr davon durchtränkt war, dass sie selber zum tödlichsten aller Gifte geworden. Gift war ihr Lebenselement. Mit jenem köstlichen Duft ihres Atems verpestete sie die Luft. Ihre Liebe wäre Gift gewesen, ihre Umarmung der Tod.« »Ist das nicht eine wunderbare Erzählung?« »Eine kindische Geschichte«, antwortete Giovanni und fuhr unruhig von seinem Stuhl empor. »Mich wundert nur, dass ihr, verehrter Professor, bei euren ernsten Studien Zeit habt, solchen Unsinn zu lesen.« »Nebenbei bemerkt«, sagte der Professor und sah sich beunruhigt um, »was ist das für ein sonderbarer Geruch in eurem Zimmer? Kommt er von euren Handschuhen? Er ist nur schwach, aber köstlich und trotzdem durchaus nicht angenehm. Wenn ich ihn lange atmen müsste, ich glaube, er würde mich krank machen. Es ist wie der Duft einer Blume, aber ich sehe keine Blume im Zimmer.« »Es ist auch keine da«, erwiderte Giovanni, der bei den Worten des Professors erbleicht war. »Ich glaube auch nicht, dass irgendein Duft da ist. Ihr bildet ihn euch wohl nur ein. Gerüche, die sich ja aus sinnlichen und geistigen Elementen zusammensetzen, täuschen uns leicht in solcher Weise. Die Erinnerung an einen Duft, die bloße Vorstellung davon, kann leicht für bestehende Wirklichkeit gehalten werden.« »Ach, aber meine nüchterne Fantasie spielt mir nicht oft solche Streiche«, sagte Baglioni, »und sollte ich mir einen Duft einbilden, so wäre es wohl irgendein hässlicher Arzneigeruch, der leicht an meinen Fingern haften könnte. Unser verehrter Freund Rappaccini, wie ich gehört habe, mischt seinen Medikamenten Düfte bei, die die Wohlgerüche Arabiens noch übertreffen. So würde auch zweifellos die schöne und gelehrte Signora Beatrice ihren Patienten Tränklein einflößen, so süß wie der Atem einer Jungfrau. Aber wehe denen, die sie schlürfen.« Auf Giovannis Antlitz malten sich viele widerstreitende Gefühle. Der Ton, in dem der Professor auf die reine, liebliche Tochter Rappaccinis anspielte, war seiner Seele qualvoll. Und doch gab schon die Andeutung einer Ansicht von ihr, die der seinen widersprach, sofort tausend unklaren Verdachtsmomenten feste Gestalt, und sie grinste ihn an wie der lauernde Teufel. Doch er mühte sich sehr, sie zu unterdrücken und Baglioni mit dem festen Glauben eines wahren Liebenden zu antworten. »Herr Professor«, sagte er, »ihr wart meines Vaters Freund. Vielleicht ist es auch eure Absicht, freundschaftlich an seinem Sohn zu handeln. Gerne möchte ich für euch nur Achtung und Ehrfurcht empfinden. Doch ich bitte euch zu beachten, dass es einen Gegenstand gibt, über den wir nicht reden dürfen. Ihr kennt Signora Beatrice nicht. Ihr könnt daher das Unrecht nicht ermessen, die Lästerung, könnte ich fast sagen, die ihr durch das leiseste beleidigende Wort widerfährt.« »Giovanni, mein armer Giovanni«, antwortete der Professor mit ruhigem Mitleid, »ich kenne das unglückliche Mädchen viel besser als ihr. Ihr sollt die Wahrheit hören über den Giftmischer Rappaccini und seine giftige Tochter, ja, so giftig, wie sie schön ist. Hört zu, denn ich will nicht schweigen, selbst wenn ihr meinen grauen Haaren Gewalt antun möchtet. Jene alte Fabel der indischen Frau ist zur Wahrheit geworden durch die tiefe und tödliche Weisheit Rappaccinis, und zwar in Gestalt der lieblichen Beatrice.« Giovanni stöhnte und schlug die Hände vors Gesicht. »Ihr Vater«, fuhr Baglioni fort, »wurde nicht durch die natürliche Zuneigung daran gehindert, sein Kind auf diese furchtbare Weise seiner wahnsinnigen Leidenschaft für die Wissenschaft zum Opfer zu bringen. Denn, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, er ist ein so begeisterter Gelehrter, wie nur je einer das eigene Herz in einem Versuchskolben destillierte. Was wird also euer Schicksal sein? Ganz ohne Zweifel seid ihr zum Gegenstand irgendeines neuen Experimentes ausersehen. Vielleicht ist Tod das Ergebnis, vielleicht ein noch schlimmeres Geschick. Wenn Rappaccini das vor Augen hat, was er sein wissenschaftliches Interesse nennt, dann schreckt er vor nichts zurück.« »Es ist ein Traum«, murmelte Giovanni bei sich. »Gewiss ist es nur ein Traum. Aber«, nahm der Professor wieder auf, »seid guten Mutes, Sohn meines Freundes. Die Rettung kommt noch nicht zu spät. Möglich sogar, dass es uns gelingt, dieses arme Kind in die Grenzen der allgemeinen Natur zurückzubringen, der ihr Vater sie in seinem Wahne entfremdet hat. Seht dieses kleine silberne Fläschchen. Es ist eine Arbeit aus des berühmten Benvenuto Cellini Händen und ist wohl wert, der schönsten Dame in Italien als Liebesgabe gereicht zu werden. Sein Inhalt aber ist ganz unschätzbar. Ein kleiner Tropfen dieses Gegengiftes hätte selbst das furchtbarste Gift der Borgia unschädlich gemacht. Zweifelt nicht, dass es gegen die Rappaccinis ebenso wirksam sein wird. Schenkt das Fläschchen und die kostbare Flüssigkeit darin eurer Beatrice und wartet voll Hoffnung auf das Ergebnis.« Baglioni legte eine kleine, köstlich gearbeitete Phiole auf den Tisch, verabschiedete sich und überließ den jungen Mann der Wirkung seiner Worte. »Wir werden Rappaccini doch noch kriegen«, dachte er und kicherte heimlich, als er die Treppe hinabstieg. »Aber die Wahrheit muss zugegeben werden. Er ist ein wundervoller Mann, aber ein gefährlicher Pfuscher in seiner Praxis, und daher darf er nicht geduldet werden von Leuten, die noch Achtung haben vor den guten alten Regeln des Heilberufes.« Während seiner ganzen Bekanntschaft mit Beatrice war Giovanni manchmal, wie schon berichtet ward, von Zweifeln an ihrem Charakter verfolgt worden. Allein es war ihm gelungen, von ihm so vollkommen als einfaches, natürliches, liebevolles und harmloses Geschöpf empfunden zu werden, dass das Bild, das Professor Baglioni jetzt von ihr entwarf, so fremd und unglaubhaft aussah, als ob es gar nicht mit seiner eigenen ursprünglichen Auffassung übereinstimmte. Freilich, es gab hässliche Erinnerungen, die sich an die ersten flüchtigen Begegnungen mit dem schönen Mädchen knüpften. Er konnte den Blumenstrauß, der welk wurde, in ihrer Hand nicht ganz vergessen. Auch nicht das Insekt, das in sonniger Luft so plötzlich starb, ohne sichtbaren Grund als den Duft ihres Atems. Diese Vorfälle jedoch hatten sich aufgelöst im reinen Licht ihrer Persönlichkeit, wirkten nicht länger wie Tatsachen, sondern wurden als falsch gedeutete Wahnvorstellungen angesehen, wollte sie auch das Zeugnis der Sinne noch so sehr als Wirklichkeit erscheinen lassen. Es gibt etwas, das wahrer ist und wirklicher als das, was wir mit den Augen sehen oder mit den Fingern betasten können. Auf solche besseren Beweise hatte Giovanni sein Vertrauen in Beatrice gegründet, mehr allerdings, weil ihn ihre schönen Eigenschaften notwendig dazu führten, als aus tiefem, edlem Glauben, der aus ihm selber kam. Aber nun war sein Gefühl nicht mehr fähig, sich auf der Höhe zu halten, zu der die erste Begeisterung der Liebe es gesteigert hatte. Es fiel herab und kroch unter irdischen Zweifeln umher und befleckte so die lichte Reinheit ihres Bildes. Nicht, dass er sich von ihr losgesagt hätte, er hegte nur Misstrauen. Er beschloss, einen untrüglichen Beweis zu erbringen, der ihn für alle Zeiten klar sehen lassen sollte, ob wirklich in ihrer Körperlichkeit jene furchtbaren Eigentümlichkeiten lagen, die man sich nicht ohne entsprechende Ungeheuerlichkeiten der Seele denken konnte. Aus der Ferne herabschauend konnten seine Augen ihn getäuscht haben über die Eidechse, das Insekt und die Blumen. Aber wenn er aus einer Entfernung von wenigen Schritten beobachten konnte, wie eine frische, gesunde Blüte in ihrer Hand plötzlich erstarb, dann wäre kein längerer Zweifel möglich. In dieser Absicht eilte er zum Gärtner und erstand einen Strauß, auf dem noch die Perlen des Frühtaus blitzten. Es war um die gewohnte Stunde des täglichen Zusammentreffens mit Beatrice. Bevor er in den Garten hinabstieg, unterließ es Giovanni nicht, sich im Spiegel zu besehen, eine Eitelkeit, die man von einem schönen Jüngling erwarten darf. Aber dass sie sich in diesem bedrängten und aufgeregten Augenblick zeigte, sprach von einer gewissen Oberflächlichkeit des Gefühls und mangelnder Charaktertiefe. Er beschaute sich und sagte sich selber, dass seine Züge nie vorher so voll Anmut gewesen, seine Augen nie so lebhaft und seine Wangen so von warmer Röte überschäumenden Lebens. Wenigstens, dachte er, hat sich ihr Gift meinem Körper noch nicht mitgeteilt. Ich bin keine Blume, die welk wird in ihrer Hand. Bei diesem Gedanken fiel sein Auge auf den Strauß, den er noch nicht aus der Hand gelegt hatte. Ein Schauer unbeschreiblichen Entsetzens durchlief ihn, als er bemerkte, wie die frischen Blumen schon matt zu werden begannen. Sie sahen aus wie etwas, das gestern frisch und lieblich gewesen war. Giovanni wurde marmorbleich, stand regungslos vor dem Spiegel und starrte sich selber darin an wie ein furchtbares Bild. Er dachte an Baglionis Bemerkung über den Duft, der das Zimmer zu erfüllen schien. Das musste das Gift seines Atems gewesen sein. Dann schauderte ihn. Es schauderte ihn vor sich selber. Aus seiner Erstarrung erwacht, begann er neugierig, eine Spinne zu beobachten, die fleißig dabei war, ihr Netz zu spinnen im alten Gesims des Zimmers. Hin und wieder lief sie im kunstvollen System gewobener Fäden. Eine so kräftige und lebhafte Spinne, wie sie nur je von einer alten Decke herabhing. Giovanni neigte sich zu dem Insekt hin und hauchte es tief und lange an. Plötzlich hielt die Spinne in ihrer Arbeit ein. Das Netz durchlief ein Zittern, das vom Körper der kleinen Künstlerin ausging. Wieder atmete Giovanni, noch tiefer und noch länger, und ein böses Gefühl aus seinem Herzen lag in seinem Atem. Er wusste nicht, ob er schlecht war oder nur verzweifelt. Die Spinne zuckte krampfhaft mit den Beinen, dann hing sie tot über dem Fenster. »Verfluchter«, redete Giovanni sich selber an, »bist du so giftig geworden, dass selbst dieses giftige Insekt von deinem Atem stirbt?« In diesem Augenblick klang eine volle, süße Stimme aus dem Garten herauf. »Giovanni, Giovanni, die Stunde ist schon überschritten. Warum zauderst du? Komm herab!« »Ja«, murmelte Giovanni wieder, und sie ist das einzige Wesen, das mein Atem nicht töten kann. Ich wollte, er könnte es.« Er stürzte hinunter und stand dem nächsten Augenblick den strahlenden, liebevollen Augen Beatrices gegenüber. Noch eben waren Wut und Verzweiflung so wild in ihm gewesen, dass er nichts mehr gewünscht hätte, als sie mit einem Blick zu vernichten. Aber als sie wirklich vor ihm stand, machten sich Einflüsse geltend, die sich nicht sofort abschütteln ließen, so fest und sicher standen sie. Erinnerungen an die zarte und gütige Macht ihrer Weiblichkeit, die ihn so oft in frommer Ruhe eingehüllt hatte. Erinnerungen an so manche heiligen und begeisterten Ergüsse ihres Herzens, wenn der reine Quell aus den Tiefen entsiegelt war und sich in kristallener Klarheit vor ihm zeigte. Erinnerungen, die, hätte Giovanni sie zu schätzen gewusst, ihm Versicherung gegeben hätten, dass all dies hässliche Geheimnis nur eine irdische Täuschung war und dass, trotz aller schlimmen Nebel, die sich um sie zu ballen schienen, die wirkliche Beatrice ein Engel vom Himmel war. Wenn er auch so hoher Gläubigkeit nicht fähig war, so hatte doch ihre Gegenwart noch nicht völlig ihren Zauber verloren. Giovannis Wut dämpfte sich zu scheinbarer Empfindungslosigkeit. Beatrice fühlte mit wachen Sinnen sofort, dass ein schwarzer Abgrund zwischen ihnen gähnte, den keines überschreiten konnte. Traurig und schweigend gingen sie zusammen weiter und kamen zu dem Marmorbrunnen und dem Teich darunter, in dessen Mitte der Strauch mit den Rubinblüten wuchs. Giovanni erschrak über die helle Freude, den Hunger fast, mit dem er den Duft der Blumen einsog. »Beatrice«, fragte er unvermittelt, »woher kommt dieser Strauch?« »Mein Vater hat ihn geschaffen«, antwortete sie schlicht. »Geschaffen? Geschaffen«, wiederholte Giovanni. »Was meinst du damit, Beatrice?« »Er ist vertraut mit den Geheimnissen der Natur«, erwiderte Beatrice, »und zur gleichen Stunde, als ich den ersten Atemzug tat, keimte diese Pflanze aus dem Boden, das Kind seiner Wissenschaft, seines Geistes, während ich nur seine leibliche Tochter war. Komm ihm nicht so nahe«, fuhr sie fort, da sie voll Schrecken beobachtete, dass Giovanni sich dem Strauche näherte. »Er hat Eigenschaften, von denen du wenig ahnst. Aber ich, liebster Giovanni, ich wuchs auf und erblühte mit dieser Pflanze und ward von ihrem Atem genährt. Sie war meine Schwester, und ich liebte sie, wie man einen Menschen liebt. Denn, ach, hast du es nicht geahnt? Ein furchtbares Geschick lag über mir.« Hier blickte Giovanni sie so finster an, dass Beatrice stockte und zu zittern begann. Aber ihr Glaube an seine Liebe beruhigte sie wieder und ließ sie erröten, dass sie einen Augenblick lang gezweifelt hatte. »Ein furchtbares Geschick«, fuhr sie fort, »die Auswirkung der verhängnisvollen Liebe meines Vaters zur Wissenschaft, das mich von jeder menschlichen Gesellschaft ausschloss. Bis der Himmel dich sandte, Liebster, wie einsam war deine arme Beatrice.« »War das ein hartes Geschick?« fragte Giovanni und sah sie fest an. »Erst seit kurzer Zeit weiß ich, wie schwer es war«, antwortete sie voll Zärtlichkeit. »O ja, aber mein Herz war fühllos und darum still.« Wie ein Blitz aus dunkler Wolke durchbrach Giovannis Wut das düstere Schweigen. »Verfluchte«, schrie er in bösem Zorn, »und weil du deine Einsamkeit bedrückend fandest, hast du auch mich von allem warmen Leben geschieden und mich in deinen Bannkreis unaussprechlicher Schrecken gelockt.« »Giovanni«, rief Beatrice und wand ihre großen, strahlenden Augen auf sein Gesicht. Seine gewalttätigen Worte waren noch nicht in sie eingedrungen. Sie war nur wie vom Blitz getroffen. »Ja, du giftiges Geschöpf«, wiederholte Giovanni außer sich vor Wut. »Das hast du getan. Du hast mich vernichtet. Du hast mir Gift in die Adern gegossen. Du hast ein so hassenswertes, hässliches, verabscheuungswürdiges und giftiges Geschöpf aus mir gemacht, wie du selber bist. Ein Weltwunder scheußlicher Ungeheuerlichkeit. Und nun, Wenn unser Atem, wie ich wünschte, uns selber so verderblich ist wie allen anderen, dann sollen unsere Lippen in einem Kuss unsagbaren Hasses sich vereinen. Und so lass uns sterben!« »Was ist über dich gekommen?« murmelte Beatrice, und ein leises Stöhnen kam aus ihrer Brust. »Heilige Jungfrau, hab Mitleid mit mir! Mir armem Kind ist das Herz gebrochen!« »Du willst beten!« rief Giovanni, noch immer mit dem gleichen teuflischen Hohn. »Selbst deine Gebete erfüllen die Luft mit Tod, wenn sie von deinen Lippen kommen. Ja, ja, lass uns beten. Lass uns zur Kirche gehen und unsere Finger in das geweihte Wasser bei der Tür eintauchen. Die nach uns kommen werden sterben wie an einer Pestilenz. Lass uns das Kreuzeszeichen schlagen in der Luft. Flüche wird es ausstreuen in der Verkleidung heiliger Symbole.« »Giovanni«, sagte Beatrice ruhig, denn ihr Leid war zu tief für wilde Äußerungen. »Warum gesellst du dich zu mir in diesen furchtbaren Worten? Ich, das ist wahr, ich bin so furchtbar, wie du mich schilderst. Aber du, was brauchst du anderes tun, als noch einmal zu erschaudern vor meinem scheußlichen Elend und dann aus dem Garten zu gehen, dich unter deinesgleichen zu mischen und zu vergessen, dass je etwas so Ungeheuerliches wie die arme Beatrice auf Erden war?« »Stellst du dich, als wüsstest du es nicht?« fragte Giovanni und blickte sie drohend an. »Sieh her! Diese Macht habe ich von Rappaccinis reiner Tochter erworben!« Ein Schwarm sommerlicher Insekten schwirrte durch die Luft und suchte die Nahrung, die die Blütendüfte des verhängnisvollen Gartens versprachen. Sie umkreisten Giovannis Haupt und wurden augenblicklich aus dem gleichen Grunde von ihm angezogen, der sie für Augenblicke in die Nähe mehrerer Sträucher gelockt hatte. Er schickte seinen Atem unter sie und lächelte Beatrice bitter an, als wenigstens 20 von ihnen zu Boden fielen. Ich sehe, schrie Beatrice auf. Das ist meines Vaters verhängnisvolle Wissenschaft? Nein, nein, Giovanni, ich war es nicht, niemals. Ich träumte nur davon, dich zu lieben, eine kurze Zeit bei dir zu sein und dich dann ziehen zu lassen. Nur dein Bild sollte bleiben in meinem Herzen. Denn glaube mir, Giovanni, wenn auch mein Körper mit Giften genährt ist, mein Geist ist Gottes Geschöpf und verlangt nach Liebe als sein tägliches Brot. Aber mein Vater, er hat uns in dieser furchtbaren Übereinstimmung vereint. Ja, schmähe mich, tritt mich mit Füßen, töte mich. Was ist der Tod nach solchen Worten, wie du sie sprachst? Aber ich war es nicht, nicht um alles Heil der Welt hätte ich es getan.« Giovannis Leidenschaft hatte sich in dem Ausbruch erschöpft. Jetzt überkam ihn, traurig und nicht ohne Zärtlichkeit, das Bewusstsein der innigen und sonderbaren Verwandtschaft zwischen Beatrice und ihm. Sie standen gewissermaßen völlig verlassen im dichtesten Gewühl des Menschenlebens. Sollte die menschenleere Wüste um sie diese beiden Einsamen nicht enger aneinander schließen? Waren sie einander grausam? Wer sollte dann gut zu ihnen sein? Außerdem, so dachte Giovanni, könnte es nicht eine Hoffnung geben, dass er in die Grenzen der Natur zurückkehrte, mit Beatrice, der befreiten Beatrice, an seiner Hand? »Liebe Beatrice«, sagte er und trat auf sie zu, während sie zurückwich, wie sie immer getan, doch diesmal aus anderem Grunde. »Liebste Beatrice, unser Geschick ist noch nicht hoffnungslos. Sieh, hier ist ein Heiltrank, mächtig, wie ein weiser Arzt mir versichert hat, und fast übernatürlich in seiner Wirkung. Er ist aus Dingen zusammengesetzt, die das Gegenteil von dem sind, wodurch dein furchtbarer Vater dieses Unheil über dich und mich heraufbeschworen hat. Er ist aus heiligen Kräutern gemischt. Wollen wir ihn nicht zusammentrinken und uns so vom Bösen reinigen? Gib es mir«, sagte Beatrice und streckte die Hand aus nach dem kleinen silbernen Fläschchen, das Giovanni hervorzog. Mit eigener Betonung fügte sie hinzu, »Ich will trinken, aber du warte die Wirkung ab.« Sie setzte Baglionis Gegengift an die Lippen. Im selben Augenblick trat Rappaccini aus dem Tor und kam langsam auf den Marmorbrunnen zu. Als er sich näherte, schien der bleiche Mann der Wissenschaft mit triumphierendem Ausdruck auf die schönen Menschenkinder zu blicken, wie ein Künstler etwa, der sein Leben an die Vollendung eines Bildes oder einer Marmorgruppe gesetzt und mit dem Erfolg zufrieden war. Er blieb stehen. Machtbewusst richtete seine gebeugte Gestalt sich auf. Er streckte seine Hand über sie, wie ein Vater, der den Segen des Himmels für seine Kinder erfleht. Aber es war dieselbe Hand, die Gift in ihre Lebensadern geträufelt hatte. Giovanni bebte. Beatrice zitterte erregt und presste die Hand aufs Herz. »Meine Tochter«, sagte Rappaccini, »du stehst nicht länger allein in der Welt. Pflücke eine dieser köstlichen Knospen von dem schwesterlichen Strauche und lass deinen Bräutigam sie am Herzen tragen. Sie wird ihm nicht mehr schaden. Meine Wissenschaft und eure Liebe haben so in ihm gewirkt, dass er jetzt abseits steht von andern Männern, wie du von andern Frauen. So geht denn weiter durch die Welt, einander herzlich lieb und allen anderen schreckensvoll.« »Mein Vater«, sagte Beatrice mit schwacher Stimme, und noch immer hielt sie die Hand aufs Herz gepresst, »warum hast du dieses furchtbare Schicksal über dein Kind verhängt?« »Unglückliche«, rief Rappaccini, »was denkst du, törichtes Mädchen? Hältst du es für Unglück, mit wunderbaren Gaben ausgestattet zu sein, denen keine feindliche Gewalt und Stärke gewachsen ist? Für Unglück, den Mächtigsten mit einem Atemzug vernichten zu können? Für Unglück, so furchtbar zu sein, wie du schön bist? Wolltest du lieber das Geschick eines schwachen Weibes tragen, das allem Bösen preisgegeben ist und selbst keine schlimme Macht besitzt?« »Ich wäre gerne geliebt und nicht gefürchtet worden«, murmelte Beatrice und sank zu Boden. »Doch jetzt bedeutet es nichts mehr. Ich gehe dahin, Vater, wo das Böse, das du mir eng verbinden wolltest, wie ein Traum entschwindet, wie der Duft dieser giftigen Blumen, die meinen Atem nicht mehr beflecken werden, unter den Blumen des Paradieses. Leb wohl, Giovanni. Deine hasserfüllten Worte sind so schwer in meinem Herzen, doch auch sie werden abfallen, wenn ich aufschwebe. War nicht vom ersten Augenblick an mehr Gift in dir als in mir selber?« Für Beatrice, so gänzlich war ihr sterblicher Teil von Rappaccinis Kunst durchsetzt, bedeutete das mächtige Gegengift den Tod, da das Gift ihr Leben bedeutet hatte. Und so starb hier zu Füßen ihres Vaters und Giovannis das arme Opfer menschlichen Scharfsinns und betrogener Natur und des Fluches, der stets solche Auswirkungen missleiteter Wissenschaft bedroht. Und im selben Augenblick sah Professor Pietro Baglioni aus dem Fenster herab und rief laut mit triumphierender Stimme dem ganz gebrochenen Mann der Wissenschaft zu: »Rappaccini! Rappaccini! Das also ist das Ergebnis eures Versuches!« Ende von Abschnitt 4. Ende von »Die Blumen des Bösen« von Nathaniel Hawthorne, übersetzt von Franz Blei, gelesen von Hokuspokus.